Eugen Egner, preisgekrönter Meister der Groteske, schreibt und zeichnet nicht nur abgründige Geschichten, unter anderem für die Titanic, sondern schrieb bereits mehrere Hörspiele. Und nun viel Spaß bei den leidvollen Erfahrungen eines verliebten jungen Mannes. Leidet er an Realitätsverlust? Was ist überhaupt Realität? Hallo? Hören Sie mich? Sie sind im Krankenhaus auf der Intensivstation. Ich bin Schwester Milena. Im Krankenhaus? Ja, Sie hatten einen Verkehrsunfall. Ein Verkehrsunfall? In welcher Stadt bin ich? In Wuppertal. In Wuppertal. Gott sei Dank. Sind Sie aus Wuppertal? Ja. Aber was ist mit der Frau, die den Wagen gefahren hat? Eine Frau? Von einer Frau ist nichts bekannt. Sie waren allein im Fahrzeug. Aber nein! Die Frau ist doch gefahren. Und was ist mit dem kleinen schwarzen Koffer? Sie hatten nichts bei sich, auch keinen Koffer. Den brauche ich aber doch. Jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, das wird wieder. Sie stehen unter Schock. Wissen Sie denn Ihren Namen? Wie heißen Sie? Christoph Link. So. Die Polizei hat nämlich Ihre Identität nicht feststellen können, Herr Link. Sie haben weder Führerschein noch Ausweis bei sich gehabt und reichlich Alkohol im Blut. Ja, ja. Ich erinnere mich. Warten Sie. Können Sie sich denn auch erinnern, weshalb Sie bei der Kälte nur im Hemd und ohne Hose und Schuhe gefahren sind? Ohne Hose? Und Schuhe? Na, es muss ja nicht jetzt sein. Jetzt brauchen Sie Ruhe, viel Ruhe. Sie haben eine Kopfverletzung erlitten, Herr Link. Daher dürfen Sie auch nicht aufstehen. Außerdem sind Sie an allerhand Geräte angeschlossen. Also schön ruhig liegen. Schlafen Sie. Kopfverletzung. Wieso? Ich hatte doch eine Knieverletzung. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Nein, leider nicht. Mein Knie fühlt sich halb durchgesägt. Da war dieser Auftrag. Denken Sie daran, Ihren Auftrag so bald wie möglich auszuführen. Sie müssen die feindliche Kreatur überraschen. Aber vorher... Wo war ich? Wohin wollen Sie? Nach Wuppertal. Nein, es tut mir leid, eine Station mit diesem Namen gibt's nicht. Aber wieso? Da war Hans. Ist jetzt total verrückt geworden? Mir reicht es jetzt. Ja, mit Hans hat es angefangen. Die Beseitigung von Eugen Egner. Musik CC. Regie Annette Berger. Nicht weiter. Willst du nicht mal eine Therapie machen, Christoph? Ich kann einfach nicht, Hans. Ich habe Angst, dass mich der Therapeut fragt, haben Sie das Gefühl, die ganze Welt sei Ihr Feind? Und wenn ich mit Ja antworte, sagt, Sie haben recht, die ganze Welt ist Ihr Feind. Quatsch. Ich zum Beispiel bin nicht dein Feind. Die Welt ist böse, Hans. Sag mal, Christoph, machst du da was mit deinem Telefon? Es knackt dauernd so laut. Nein, ich mach nichts. Ich höre es aber auch. Wahrscheinlich werden wir abgehört. So auffällig, ja. Das ist ja gerade das Perfide. Hallo? Da ist noch jemand in der Leitung. Ich hör's. Hallo? Hallo? Ob sie uns auch hören kann, Hans? Ach, wohl kaum. Ja, ich kann sie beide hören. Sowas habe ich aber auch noch nicht erlebt. Wie kommen Sie denn in unser Gespräch? Keine Ahnung. Ich will einen Bekannten von mir anrufen, aber jedes Mal, wenn ich seine Nummer wähle, lande ich bei Ihnen. Scheiß Technik, typisch. Vielleicht stimmt die Rufnummer nicht. Haben Sie schon bei der Auskunft nachgefragt? Ja, aber da konnte man mir auch nicht helfen. Es gibt keinen Eintrag unter dem Namen meines Bekannten. Dann müssen Sie ihm schreiben. Oder hinfahren. Ich kenne seine Adresse nicht. Oh je. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin vor einer Stunde mit dem Zug angekommen. Mein Bekannter wollte mich eigentlich am Wuppertaler Hauptbahnhof abholen, aber er ist nicht gekommen. Und sonst kenne ich hier keinen Menschen. Dann bleib nur zurückfahren. Der nächste Zug fährt erst um 6 Uhr morgens. Sie werden ins Hotel müssen. So viel Geld habe ich nicht. Das ist ja eine dumme Lage. Wissen Sie was? Ich hole Sie ab. Sie können bei mir übernachten. Wirklich? Danach habe ich erst einmal nichts mehr von Hans gehört. Eine ganze Weile später hat er wieder angerufen. Die junge Dame, die ich neulich vom Bahnhof abgeholt habe, wohnt jetzt bei mir. Wir sind ein Paar. Mensch, Christoph, was für eine Frau. Ich bin hin und weg. Eine wahre Schönheit ist die. Wie diese junge US-Schauspielerin, wie heißt die noch? Ach, egal. Jedenfalls umwerfend. Ich bin ein glücklicher alter Mann. Klingt ja total unglaublich. Gratuliere, Hans. Du musst dich selbst davon überzeugen. Komm uns doch heute Abend besuchen. Darf ich bekannt machen? Celine, Christoph. Ja, guten Abend. Hallo. Diese Celine, ich konnte es nicht fassen. Was für ein Schock. Keine Spur von der angekündigten Schönheit, sondern ein fremdartiges, widerwärtiges Etwas, das sich den Anschein gab, eine attraktive junge Frau zu sein. Nun steh nicht so menschenscheu rum, altes Haus. Komm, setz dich. Danke. Ist das Leben nicht schön? Ich möchte feierlich auf unser Glück anstoßen. Die Verkleidung der Kreatur war dermaßen dünn und oberflächlich. Wie konnte Hans nur auf diesen Schwindel hereinfallen? Das war doch offensichtlich kein menschliches Wesen. Ob es überhaupt von dieser Welt war? Aus dieser Dimension? Hallo, ich werde Ihnen jetzt etwas Blut abnehmen. Wenn es denn sein muss. Ja. Ich sehe noch genau, wie bohrend mich das dämonische Etwas anstarrte. Nehmen wir mal den Freien ab. Natürlich hatte es gewittert, dass ich es durchschaute. Ja, bitte Faust machen. Na, Sie haben aber kümmerliche Venen. Dann bemerkte ich diesen Kasten auf dem Tisch. Wie eine aufgeklappte Schmuckschatulle, vielleicht 30 Zentimeter lang. Na, an Ihnen würde jeder Vampir verzweifeln. So, jetzt aber. Das wäre doch gelacht, oder? Ich kann auch immer das Zirpen und Dudeln hören, das aus diesem Kasten kam. Es ging einem auf die Nerven. So, das war's schon. Tschüss. Wie zwanghaft das Wesen an dem Kasten herumfingerte. Das musste der Generator ihrer vorgetäuschten Persönlichkeit sein. Hans bemerkte nichts. Er war absolut blind gegenüber der Wirklichkeit. Obwohl... Celine, Teuerste, könntest du das vielleicht bitte ausschalten oder leiser bringen? Warum denn? Da wurde die Kreatur blass, wie es in ihr arbeitete. Es nervt ein bisschen. Kann ich es nicht anlassen? Bitte. Sie schien sich existenziell bedroht zu fühlen, wie ein in die Enge getriebenes Raubtier. Am liebsten hätte ich laut gerufen, Hans, was siehst du nur in diesem garstigen Gnom mit Unterbiss? Das Ding bleckte hyänenhafte Hauer. Ich hatte Angst, es werde uns im nächsten Moment ansprengen. Stattdessen aber... Na gut, wenn es dir Freude macht. Danke, meine Teuerste. Doch die Stille währte nur für ein paar Minuten. Offenbar konnte sie nicht anders. Hans kam nicht mehr darauf zurück. Vielleicht hörte er es nicht mehr. Noch ein Gläschen, Christoph? Du wirkst so bedrückt. Da kriege ich ja geradezu ein schlechtes Gewissen, dass ich so glücklich bin. Was? Celine. Also, ich mache noch eine Flasche auf. Mir wurde immer unwohler. Wir sollten Celine mal erzählen, wie wir damals Pudding in das Saxophon unseres Musiklehrers... In diesem Moment spürte ich deutlich, wie meine Hirnstrommuster abgetastet wurden. Da war ein fremder Wille. Der versuchte, in meine intimsten Bewusstseinsbereiche einzudringen. Etwas zündete schamlos um meinen Verstand herum. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Christoph, was ist denn los mit dir? Bist du schon so wunderlich, dass du die Gegenwart einer schönen Frau nicht mehr erträgst? Entschuldige, Hans, aber... ich hatte wieder so einen Klaustrophobie-Schub, du weißt ja. Dann muss ich einfach ins Freie. Es ist mir sehr peinlich. Ich sag doch, du sollst endlich eine Therapie machen. Es wäre eigentlich dringend notwendig gewesen, ihn aufzuklären. Aber er hätte mir ja nicht geglaubt. Nein, nein, lass mal. Es wird schon wieder. Also, bis bald. Ich entschuldige dich bei Celine. Danke. Tschüss. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich brauche die Telefonnummer eines bestimmten Geheimdienstes. Geheimdienst? Was glauben Sie denn, was wir mit dem Geheimdienst zu tun hätten? Wir sind bloß die gute alte Kriminalpolizei. Ja, aber wen soll ich sonst fragen, wenn nicht Sie? Worum geht's denn überhaupt? Ich möchte wissen, wo man gewisse Fälle melden kann. Also gefährliche Wesen, die nicht von dieser Welt sind. Haben Sie einen UFO gesehen, oder was? Nein, kein UFO. Eine Frau. Eben keine Frau. Ich meine... Ein Transvestit? Hat er Sie bedroht? Gibt's Zeugen? Nein. Es ist alles viel komplizierter. Vielleicht sollten Sie sich an einen Psychologen wenden. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Kreatur aus eigener Kraft unschädlich zu machen. Ich musste sie irgendwie vom Generator ihrer Mimikrie trennen. Hallo? Ja, hallo, ich bin's. Hör mal, hättet ihr Lust, morgen Abend mit mir essen zu gehen? Man kann sich dann vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und Missverständnisse ausräumen. Was meinst du? essen gehen. Ja, gern. Celine wird sich sicher freuen. Gut, also morgen um 19 Uhr im Katzengold. Schön. Bis morgen. Sobald wir Platz genommen hatten, stellte die Bestie ihren Generator auf den Tisch und fummelte daran herum. Christoph, ich lade dich ein. Du sollst teilhaben an unserem Glück, nicht, Celine? Wie? Ach so, natürlich. Unter der dünnen, künstlichen Oberfläche funkelte sie mich feindselig an. Ich bin sicher, dass sie meine Absicht spürte. Und ich spürte, wie sie wieder an meinem Bewusstsein nestelte und Zugang zu meinen Gedanken suchte. Hallo, was darf ich Ihnen bringen? Ach, ich bin nicht hungrig. Sie isst einfach nichts. Ich möchte wissen, wovon Sie eigentlich leben. Also ich nehme Bratkartoffeln mit Spiegelei und Salat und einen Weißwein. Für mich auch, bitte. Vielen Dank. Entschuldigt mich bitte, ich gehe mal eben zur Toilette. Das war der Augenblick. Es ging alles so schnell. Ich sprang auf und schnappte mir den Dudelkasten. Hey, halt! Bevor ich die Tür nach draußen erreichte, überholte mich die Bestie, duckte sich raubtierartig und berührte blitzschnell mit einer Hand mein rechtes Knie. Das war überraschend schmerzhaft. Ich verlor den Halt. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Nein, leider nicht. Mein Knie fühlt sich halb durchgesägt. Bist du jetzt total verrückt geworden? Die Bestie saß wieder mit ihrem Kasten am Tisch. Mir reicht es jetzt. Auf deine Freundschaft lege ich künftig keinen Wert mehr. Hab doch bitte die Güte, dich jetzt sofort zu verpissen. Das Knie schwoll an und der Schmerz ließ auch nach ein paar Tagen nicht nach. Orthopädischer Rat war gefragt. Also, was ich hier auf der Röntgenaufnahme sehe, sagt mir nichts. Gefällt mir aber auch nicht. Ich schicke Sie mal zur MRT. MRT? Magnetresonanztomographie. Kennen Sie nicht? Nein. Da werden Sie in eine Röhre geschoben. Ich werde in eine Röhre geschoben? Völlig ungefährlich. Ich hätte am liebsten erwidert, Klaustrophobie. Kennen Sie nicht? Aber ich traute mich nicht. Guten Tag, ich habe einen Termin zur MRT. Hier ist meine Überweisung. Gut. Legen Sie in Kabine 1 Ihre Jacke, Hose und Schuhe ab und gehen Sie durch die zweite Tür in den Untersuchungsraum. Gegen den großen zylinderförmigen Apparat hatte ich auf den ersten Blick eine Abneigung. Diese schreckliche, gähnende Öffnung. Legen Sie sich hier auf den Rücken. Mir legt sie schon gern auf eine Art Bahre, die dann wie eine Schublade in einen engen, dunklen Schacht geschoben wird. Fehlte nur noch der Zettel am großen Zeh. Ich setze Ihnen jetzt einen Gehörschutz auf. Bei der Untersuchung entstehen elektromagnetische Kräfte, die gesundheitsschädigende Klopfgeräusche erzeugen. Ich hatte große Angst, das Ganze könnte unliebsame Auswirkungen auf das Nervensystem haben. Langsam wurde ich mit den Füßen voran in den Tunnel geschoben. Als ich bis zur Brust drin steckte, bekam ich Panik. So ist es also, lebendig begraben zu werden. Ich ersticke. Lieber Knieschmerzen haben als so etwas. Ich will raus. Sofort. Und das Ding fährt noch immer. Wie lange ist denn diese verdammte Röhre? Na, endlich. Vor meinen Füßen wird es heller. Ich fahre ins Licht. Gott sei Dank. Ich komme auf der anderen Seite der Wand wieder raus. Hätte man mir ruhig vorher sagen können. Ich werde mich bei der jungen Frau beschweren. Sie können aufstehen und sich wieder anziehen. Wir benachrichtigen Sie, sobald die Ergebnisse ausgewertet sind. Auf Wiedersehen. Aber, Entschuldigung, wie komme ich von hier zu der Kabine mit meinen Sachen? Die Umkleidekabine ist hier. Die Kabine war auf dieser Seite der Röhre und konnte also gar nicht die sein, in der ich Jacke, Hose und Schuhe zurückgelassen hatte. Und richtig, es war eine völlig fremde Kammer mit völlig fremden Kleidungsstücken. Zur anderen Seite der Wand gab es keine Verbindung. Das muss ein Irrtum sein. Was ist ein Irrtum? Das hier ist nicht meine Kabine. Welche soll denn sonst Ihre sein? Eine auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Ja, auf der anderen Seite der Wand. Ich bin ja von drüben gekommen. Wie von drüben gekommen? Das müssen Sie doch besser wissen als ich. Schließlich arbeiten Sie hier. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich möchte nur zu der Kabine, in der meine Sachen sind. Ihre Sachen sind da drin. Das sind nicht meine Sachen. Natürlich sind sie das. Die hatten Sie vorhin an. Nein, ganz bestimmt nicht. Fragen Sie doch Ihre Kollegin. Die hat mich ja selbst in die Umkleide auf der anderen Seite geschickt. Kollegin, schön wär's. Sie gehen jetzt bitte da hinein, ziehen sich an und verlassen die Praxis, verstanden? Plötzlich kommt diese Frau herein. Schlank, groß, hinreißend. Vielleicht um die 40, aber deutlich jünger aussehend. und ich stehe in Unterhose und Socken da. Entschuldigung, ich habe auf den Herrn gewartet und gehört, dass es hier ein Problem zu geben scheint. Herr Sebald behauptet, die Kleidungsstücke in der Kabine seien nicht seine. Sebald? Ich heiße doch nicht Sebald. Ich heiße Link, Christoph Link. Wenn du dich nicht sofort anziehst und mitkommst, fahre ich ohne dich. Falls sie die Ehefrau oder Lebensgefährtin von diesem Sebald war, dann musste der aber nicht nur haargenau so aussehen wie ich, sondern auch kurz vor mir auf dieser Seite der Praxis in die Röhre geschickt worden sein. Ziemlich unwahrscheinlich. Oder sollte das Ganze ein Scherz sein? Die Situation war typisch für eine Sendung mit versteckter Kamera. Ich bitte Sie zum letzten Mal, Ihre Sachen anzuziehen und den Betrieb nicht länger aufzuhalten. Das sind nicht meine Sachen. Geben Sie mir gefälligst meine Jacke, meine Hose und meine Schuhe. Dann wird es mir eine Freude sein, diese Praxis zu verlassen. Vorher nicht. Das war's, Rüdiger. Ich bin weg. Also, dann rufe ich jetzt die Polizei. Bitte, tun Sie das. Guten Tag. Sie haben uns gerufen? Ja, das ist richtig. Was gibt's denn? Also, dieser Herr hier behauptet... Die Polizeibeamten hörten sich alles an. Überhaupt nicht wahr! Können Sie sich ausweisen? Eben nicht. Mein Ausweis ist in meiner Jacke. Aber die ist weg. Es ist ja alles weg. Vertauscht gegen diese Sachen da. War ein anderer Patient in der Kabine? Jemand, der die Kleidungsstücke mitgenommen haben könnte? Nein. Ich war ja auch nicht in dieser Umkleidekabine, sondern in einem anderen Teil der Praxis. Auf der anderen Seite. Ah, und da haben Sie die vermissten Gegenstände nicht gefunden? Es gibt keine andere Seite. Ich weiß nicht, wovon der Mann redet. Wir wollen uns mal ein Bild machen. Zeigen Sie uns doch bitte sämtliche Räume, die es hier gibt. Hier ist die Anmeldung. Umkleidekabinen. Büro. Untersuchungsraum mit MRT. Das ist alles. Das ist nicht alles. Warum unterschlagen Sie den Teil auf der anderen Seite dieser Wand? Was ist denn dort? Bitte überzeugen Sie sich. Nichts als ein Flur mit einer Abstellkammer und einer Toilette. Was? Tatsächlich. Zufrieden? Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Mir ist schwindelig. Ich muss mich hinsetzen. Da habe ich mich gefragt, ob vielleicht die elektromagnetischen Kräfte schuld an allem waren. Oder ob mein Verstand in dem beklemmenden Tunnel was abbekommen hatte. Möglicherweise war ich dabei sogar zu Tode gekommen und erlebte einen postmortalen Zustand. Das hier ist also die Jacke von dem Herrn. Nein. Ja. So, da hätten wir den Personalausweis. Darf ich bitte auch mal die Patientenunterlagen sehen? Hier, bitte. Ja, Name und Adresse stimmen überein. Rüdiger Sebald. Elroder Straße 4. Das bin ich nicht. Ich heiße Christoph Link und wohne unter Grünewalder Straße 103. Unter Grünewalder Straße? In der ganzen Stadt gibt es keine unter Grünewalder Straße. Wie lange machen Sie denn schon Dienst in Wuppertal? Wo? Ich schlage vor, Sie gehen jetzt ganz friedlich nach Hause. Andernfalls müssen wir Sie zur Wache mitnehmen. Sie haben doch jemanden, der sich um Sie kümmert. Es war vorhin eine Dame hier, die auf den Herrn gewartet hat. Vielleicht ist sie seine Ehefrau. Die Frau habe ich nie zuvor gesehen. Aber ich komme gerne mit zur Wache, um Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Wir fahren Sie zu der Adresse, die in Ihrem Ausweis steht. Wenn Ihre Frau da ist, reden wir mal mit ihr. Es ist weder mein Ausweis noch meine Frau. Ziehen Sie sich bitte an. Wo sind wir? Das Treppenhaus ist mir total fremd. Ich sehe das ganze Gebäude zum ersten Mal. Bitte, glauben Sie mir. Ganz ruhig, Herr Sebald. Und? Erkennen Sie die Straße wieder? Nein. Wo sind wir hier? Diese Stadt kenne ich nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Wie heißt diese Stadt? Nur die Ruhe, Herr Sebald. Sicher kann Ihre Frau Ihnen alles erklären. Steigen Sie bitte hinten ein. Die Kollegin setzt sich links neben Sie. Elroder Straße. Das ist nicht weit von hier. Was ist das? Was? Diese Töne. Das Zirpen und Dudeln. Das ist der Polizeifunk. Nein. Doch. Hallo, Bonzo von 4116, bitte kommen. 4116 von Bonzo. Kommen. Bonzo von 4116, wir haben hier einen Rüdiger Sebald. Liegt gegen den was vorkommen? Ich bin nicht Rüdiger Sebald. Oh Gott. Den habt ihr. Tötet ihn sofort, over. Was? Bleiben Sie ruhig. Bonzo von 4116. Wir können ihn doch nicht einfach töten. Was soll denn das für eine Anweisung sein? Es gibt doch wohl noch Gesetze. Kommen. Wollen Sie vielleicht, dass es wieder anfängt? Kommen. Dass es wieder anfängt? Kommen. Nein! Na, also. Over. Nein! Alles, was Sie wollen, wenn es nur nicht wieder anfängt, over. Das ist doch wohl nicht wahr. Töten Sie ihn. Over and out. Die muss doch wahnsinnig sein. Still, reden Sie jetzt nicht. Es ist alles in Ordnung. Nichts kann uns Angst machen. Alles in Ordnung. Können Sie mir vielleicht... Psst. Was ist denn? Warum hältst du denn an? Ich glaube, es fängt wieder an. Oh, Scheiße. Nein! Nicht schon wieder. Was fängt schon wieder an? Jetzt halten Sie doch endlich das Maul! Sie sind wahnsinnig. Ich muss es wieder tun. Lass uns diesen Seewald erledigen, dann hört es vielleicht auf. Ich muss es tun. Hör auf, sonst fängt es bei mir auch wieder an. Bitte, ich will hier raus. Ich muss. Warte. Herbert. Bleib hier. Herbert. Nichts wie weg hier. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Aber ja, da lang, zweite Querstraße links und dann noch ungefähr 200 Meter. Vielen Dank. Gern geschehen. Hier müsste es doch sein. Ich sehe keinen Bahnhof. Entschuldigung, ich suche den Bahnhof. Da sind Sie hier völlig falsch. Sie müssen über die Kreuzung und dann erstmal immer geradeaus... 100 Meter zurück und dann gleich rechts. Zum Bahnhof, durch die Passage da drüben, dann über die Straße nach links, dann wieder links. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Bahnhof zu finden. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Kein Mensch weit und breit. Doch, da steht eine Frau. Verzeihung, ich so... Sie? Das ist... Hör endlich mit dem abscheulichen Theater auf. Ich hab deine Launen und Spielchen satt. Unaussprechlich satt. Du hast mein Leben ruiniert. Du hast mir die Würde genommen, mich wieder und wieder in den Dreck gestoßen. Wie viele Jahre habe ich das ertragen? Jetzt ist Schluss damit. Herrgott, zum letzten Mal. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Ich habe es Ihnen schon in der Praxis gesagt. Kapieren Sie das doch endlich. Du wirst dich nie ändern, Sebald. Du widerst mich ja so an. Du bist es nicht mal wert, dass ich dir das Licht ausblase. Aber du musst weg. Sind Sie verrückt? Weg mit dem Messer! Ein einziges Mal in unserer Ehe werde ich auch ein wenig Freude haben. Oh nein! Frau Sebald! Frau Sebald! Tot. Hallo! Wer hat da geschossen? Zeigen Sie sich doch! Sie haben mir das Leben gerettet! Verdammt, der Schütze hat es auf mich abgesehen. Verdammt, keine Deckung auf diesem freien Platz... Gleich erwischt es mich. Da, eine Treppe nach unten. Ich soll bis dahin schaffen können. Geschafft. Aber wohin führt diese Treppe? Ein Parkhaus? Oder sitze ich in der Falle? Was ist das? Es kommt von unten. Ein Bahnhof. Hier unten. Tatsächlich. Mal muss ich auch Glück haben. Verehrte Reisende, willkommen in Rosenfeld Hauptbahnhof. Rosenfeld? Ach, da steht es ja, Rosenfeld mit DT, nie gehört. Hauptsache, ich komme endlich von hier weg. Hoffentlich ist in Sebalds Portemonnaie überhaupt genug Geld. Ja, das müsste von jedem beliebigen Ort in Deutschland aus für eine einfache Fahrt nach Wuppertal reichen. Danke, Sebald, du Ungeheuer. Wohin wollen Sie? Nach Wuppertal. Nein, also es tut mir leid, eine Station mit diesem Namen gibt's nicht. Schon wieder so ein Unsinn. Wie in der MRT-Praxis. Wie lange machen Sie denn schon Dienst in Wuppertal? Wo? Gibt es nicht. Aha, vielen Dank. Ach, Welche sind denn die nächsten größeren Städte hier in der Nähe? Ja. Sie haben von hier aus Direktverbindung nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz. Das war doch ein gutes Zeichen. Diese Städte klangen ja immerhin durchaus bekannt. Ich ging zum nächsten Fahrplan und studierte ihn von oben bis unten. Da, wo Wuppertal hätte stehen müssen, auf der Strecke zwischen Köln und Hagen, stand jetzt Lerft-Molangen. So also hieß mein Heimatort in diesem Deutschland. Na, viel toller hat Wuppertal ja auch nicht geklungen. Wenigstens bin ich jetzt in der Lage, nach Hause zu fahren. Nach Lerft-Molangen bitte, zweiter Klasse. Einfache Fahrt? Ja. Nach Lerft-Molangen. In Köln umsteigen macht 284 Euro. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. In Gleis 2 haben Sie Anschluss an den Regionalexpress nach Hamm über Solingen, Lerft-Molangen, Schwelm, Hagen und Unna. Dieser Zug hat voraussichtlich 21 Minuten Verspätung. Abgesehen von dem neuen Namen meines Wohnorts schien die Welt in bester Ordnung. Nun ja, und abgesehen von der Frage, wie ich während einer MRT in dieses andere Deutschland hatte gelangen können. Ich nahm mir vor, am nächsten Tag zu der Praxis in Wuppertal bzw. Lerft-Molangen zu gehen. Vielleicht konnte ich etwas herausfinden und sogar meine Kleidungsstücke zurückbekommen. Ich war so froh, die altvertraute Landschaft wieder zu sehen. Doch dann... Hä? Ist was nicht in Ordnung? Die Gegend da draußen, die stimmt nicht. Der Zug scheint plötzlich auf einer anderen Strecke zu fahren. Wieso? So sieht es kurz vor Lerft-Molangen immer aus. Sie waren wohl lange nicht mehr hier. Es fehlt nur noch, dass Wuppertal nicht bloß anders heißt, sondern gar nicht mehr existiert. Was existiert nicht mehr? Tatsächlich. Genau so ist es. Ich verliere den Verstand. Ein ganz fremder, kleiner Bahnhof. Und was für ein schäbiger. Wollen Sie etwa hier aussteigen? Niemand steigt freiwillig in Lerft-Molangen aus. Von freiwillig kann auch nicht die Rede sein. Da stand ich nun in fremder Kleidung, an einem vollkommen fremden Ort und hatte überhaupt nichts mehr. Alles ist weg. Meine Heimat, mein früheres Leben, meine Identität. Und ich muss jetzt für immer dieser verhasste Sebald bleiben. Oh nein. Wahrscheinlich wird man mich auch noch verdächtigen, seine Frau erschossen zu haben. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Und dann der Bahnhofsvorplatz. Wie das hier aussieht, was für ein elendes Kaff. Die Gebäude sind halb verfallen, nirgendwo eine Menschenseele. Und dunkel wird es auch schon. Nein. Dieses Leben will ich nicht. Da kann ich mich genauso gut umbringen. Jawohl, ich bring mich um. Aber vorher brauche ich erstmal einen Schnaps. Hoffentlich ist die Bahnhofskneipe geöffnet. Guten Abend. Schönen guten Abend, junger Mann. Herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie in unserer ehrwürdigen Stadt begrüßen zu dürfen. Oh, danke, sehr freundlich. Könnte ich bitte einen klaren bekommen oder lieber einen doppelten? Na, selbstverständlich. Bitte sehr. Noch einen bitte. Ja, kommt schon. Was hat es denn mit dieser Stadt auf sich? Warum ist hier alles verlassen und baufällig? Ja. Unser gutes, altes Lerft-Molangen ist eine veritable Geisterstadt. Wir leben hier wie Gespenster. Aber wie kommt das? Oh, wie das kommt. Oh, nun ja. Wir sind gewissermaßen aus dem dimensionalen Gefüge der Welt gefallen. Wie darf ich das verstehen? Sie würden das nicht verstehen. Nicht einmal, wenn ich es Ihnen erklären könnte. Ach, eigentlich kann es mir doch egal sein. Es ist sowieso alles egal. Aber ich brauche eine Unterkunft für die Nacht. Wüssten Sie eine für mich? Das kann ich sogleich mit einem Telefonat regeln. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, das Telefon ist nebenan. Er ist jetzt hier. Gleich kommt jemand und nimmt Sie mit. Verzeihen Sie bitte, aber habe ich richtig gehört? Haben Sie tatsächlich gesagt, er ist jetzt hier? Sie werden erwartet. Ich muss mich jetzt hinlegen. war alles ein wenig viel für mich. Leben Sie wohl. Aber Sie können hier warten. Es wird nicht lange dauern. Aus dem dimensionalen Gefüge der Welt gefallen. Das bin ich auch. Guten Abend, Herr Link. Bitte kommen Sie mit. Guten Abend. Woher kennen Sie meinen Namen? Man wird zu gegebener Zeit über alles mit Ihnen reden. Ich habe lediglich den Auftrag, Sie abzuholen. Die Frau wirkte irgendwie militärisch. Ohne ein weiteres Wort steuerte sie den alten Wagen immerzu bergan. Lerft Molang war in der Tat eine Geisterstadt. Ruinöse Gebäude aus allen möglichen Geschichtsepochen säumten die leeren Straßen. Es wurde immer nebliger. Endlich hielten wir vor einem einsamen Haus auf einer Anhöhe. Das Haus schien vollkommen leer zu sein. Herein! Herr Link, Kommandantin. Gut, Sie können gehen. Zu Befehl, Kommandantin. Treten Sie näher, Herr Link. Nehmen Sie Platz. Danke. Kann ich Ihnen etwas anbieten, ein Getränk zur Stärkung vielleicht? Oh ja, das wäre jetzt gut. Vielen Dank. Noch einen? Gern. So ist es besser. Dürft ihr nun wohl bitte erfahren, wo ich bin? Und woher Sie meinen Namen wissen? Was ist überhaupt mit mir geschehen? Fangen wir damit an, was mit Ihnen geschehen ist. Kurz und bündig, Sie sind beseitigt worden. Beseitigt? Von der Kreatur, der Sie den Persönlichkeitsgenerator wegnehmen wollten. Die hat von Anfang an gemerkt, dass sie sie durchschauten. Sie waren eine potenzielle Gefahr. Davon wissen Sie? Natürlich. Das ist unser Job. Wer sind Sie? Ich kann Ihnen nur so viel verraten, dass wir zu einer Spezialeinheit gehören, die mit der Abwehr solcher Eindringlinge sowie der Rettung ihrer Opfer betraut ist. Ich habe doch gewusst, dass es so eine Institution gibt. Was können Sie mir über meine Beseitigung sagen? Durch den missglückten Anschlag waren Sie zu einer konkreten Gefahr für die fremde Spezies geworden und mussten aus dem Weg geschafft werden. Ihnen ist eine Knieverletzung beigebracht worden, die eine MRT erforderte. Durch diese Verletzung sind Sie nämlich so präpariert worden, dass die elektromagnetischen Verhältnisse im MRT-Tunnel zu Ihrer dimensionalen Beseitigung führen mussten. Ach du meine Güte, jetzt verstehe ich alles. Diese Bestie. Sie wurden mit einem Doppelgänger aus einer Dimension vertauscht, in der es Ihren Heimatort nicht gibt. Raffiniert. Ja, das war schlau eingefädelt. Aber wir sind auch nicht von gestern. Und in dieser anderen Dimension befinde ich mich jetzt? Nein. Alles, was Sie erlebt zu haben, glauben, seit Sie in den MRT-Schacht geschoben wurden, sind lediglich Illusionen, die Ihr Bewusstsein erzeugt hat, nachdem Sie aus dem Raum-Zeit-Gefüge geworfen wurden. In Wirklichkeit sind Sie nirgendwo gewesen und sind auch jetzt nirgendwo. Ich bin jetzt nirgendwo? Ja, im Nichts. Wir konnten Sie aber gemäß unserer Aufgabe in Ihrem Nichts orten und hierher lotsen, an diesen Ort, der ebenfalls im Nichts liegt und daher eine ideale Operationsbasis für uns ist. Es war allerdings nicht so einfach, Sie da lebend herauszuholen. Sie haben großes Glück gehabt. Wegen der starken Gegenkräfte hätten wir Sie ein paar Mal beinahe verloren. Sie werden es bemerkt haben. Die Mordanschläge auf mich, meinen Sie? Exakt. Es sollte mit allen Mitteln verhindert werden, dass Sie in Ihre Heimatdimension zurückkehren. Sie haben in sehr, sehr großer Gefahr geschwebt. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Wenn ich mir vorstelle, Sie hätten mich nicht gerettet, wie soll es denn jetzt weitergehen? Sie sollen zurück in Ihren Heimatort, um die Kreatur zur Strecke zu bringen. Ich soll dem Biest noch einmal begegnen? Niemals. Beim nächsten Mal bringt es mich doch sicher gleich um. Dazu wird es keine Gelegenheit haben. Wir werden Ihnen eine taugliche Waffe mitgeben. Damit kann ich doch gar nicht umgehen. Meine Mitarbeiterin wird Ihnen zeigen, wie das Gerät einzusetzen ist. Noch irgendwelche Fragen? Was ist mit meinem Doppelgänger, diesem Sebald? Führt der jetzt in Wuppertal mein Leben? Wer weiß, was der da anrichtet, und wenn ich zurückkehre, muss ich es ausbaden. Er wird mit allen Konsequenzen verschwinden, wenn wir die Umkehrung des Vorgangs einleiten. Sogar Sebalds Kleidungsstücke, die Sie jetzt tragen, werden sich bei Ihrer Rückkehr auflösen. Ihre eigenen Sachen können Sie selbstverständlich in der Wuppertaler MRT-Praxis abholen. Das ist schön. Meine Mitarbeiterin wird Sie jetzt ins Labor bringen und den Beseitigungsvorgang umkehren. Ja, bitte? Alles bereit, Kommandantin. Gut. Nehmen Sie die Waffe mit und erklären Sie Herrn Link die Benutzung. Sehr wohl. Leben Sie wohl, Herr Link. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Bitte legen Sie sich auf diese Liege. Unter das Gerät? Ich werde doch nicht wieder irgendwo hineingesteckt. Nein, nein. Es ist ähnlich wie bei einer Röntgenaufnahme. Na schön. Welches Knie ist es? Das rechte. Die Strahlen, die diese Apparatur freisetzt, werden die Programmierung Ihres Knies und damit Ihre dimensionale Beseitigung aufheben. Bitte jetzt nicht bewegen. Fertig. Sie können aufstehen. Unterziehen Sie sich in den ersten 6 Wochen keinesfalls einer MRT. Es ist möglich, dass Sie anfangs noch gefährdet sind, wieder in eine andere Dimension zu verschwinden. Und dann könnten wir Ihnen nicht wieder helfen. Es wäre Ihre endgültige Beseitigung. Ich werde mich ganz bestimmt nie wieder in so eine Röhre stecken lassen. Aber wenn meine Beseitigung jetzt aufgehoben ist, müsste ich dann nicht automatisch in der Wuppertaler MRT-Praxis gelandet sein? Oder im Restaurant, bevor ich versucht habe, den Generator zu stehlen? Sie glauben, dieser Gedanke sei logisch, nicht? Ist er aber nicht. Wohlgemerkt, wir können den Vorgang umkehren. Wir können aber nicht die Zeit zurückdrehen. Da besteht ein großer Unterschied. Ungefähr wie zwischen analog und digital. Ja. Und was geschieht jetzt mit mir? Ich werde Sie heimfahren. Nach Wuppertal? Ja, da wohnen Sie doch, oder? Schon, aber wie kommen wir denn dorthin? Mit dem Auto, selbstverständlich. Das ist ja toll. Der Nebel ist weg. Und sehen Sie mal da unten, die vielen Lichter bis zum Horizont. Welche Stadt mag das sein? Lerft Molang doch wohl kaum. Das ist Wuppertal. Nein. Doch. Hier, nehmen Sie mein Fernglas. Tatsächlich. Da ist der Turm vom Elberfelder Rathaus. Und da, dafür die Schwebebahn. Ich werd verrückt. Alles ist wieder da. Steigen Sie ein. Wir fahren hin. Wissen Sie, ich hatte schon abgeschlossen mit meinem alten Leben. Nun bekomme ich es wieder. In einer Viertelstunde bin ich zu Hause. Man weiß doch erst, was man hat, wenn man es verliert. Herr Link, denken Sie daran, Ihren Auftrag so bald wie möglich auszuführen. Sie müssen die feindliche Kreatur überraschen. Nehmen Sie dabei keine Rücksicht auf Ihren Freund, dem wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu helfen ist. Gehen Sie vollkommen rücksichtslos vor. Es zählt nur der Erfolg der Maßnahme. Sie haben mir noch gar nicht verraten, wie diese Waffe bedient wird. Es ist ganz leicht. Nehmen Sie sie aus dem Koffer, dann erkläre ich es Ihnen schnell. Gut. Sieht ja furchterregend aus. Kann mir dabei auch nichts geschehen? Nicht bei sachgemäßer Handhabung. Passen Sie auf. Ganz wichtig ist, dass Sie den Sicherungshebel erst lösen. Den hier? Nein, den nicht. Den hier. Achtung! Ein Geisterfahrer! Verflucht, wo kommt der plötzlich? Festhalten! Oh! Etwas Großes Schwarzes ist aus dem Nichts aufgetaucht und auf uns zugerast. Das ist alles, was ich noch weiß. So, Herr Link, jetzt machen wir eine kleine Reise. Eine Reise? Ich werde Sie zu einer Untersuchung fahren und Sie bleiben schön im Bett liegen. Was für eine Untersuchung denn? Wegen Ihrer Kopfverletzung. Wir müssen feststellen, ob es innere Schäden gibt. Dazu muss eine MRT gemacht werden, eine Magnetresonanztomographie. Nein, nein, keine MRT. Aber, Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Da werden Sie nur in eine Röhre hineingeschoben. Das geht noch nicht. Nicht in den ersten 6 Wochen. 6 Wochen können wir leider nicht warten. So, nun mache ich Sie erstmal von den Anschlüssen los. Und dann kann's losgehen. Lassen Sie das. Ich darf auf keinen Fall zur MRT. Nur die Ruhe, Herr Link. Es kann Ihnen nichts passieren. Und ob mir was passieren kann, ich will das nicht noch einmal erleben. Das ist der Schock, Herr Link. Sie hatten einen Verkehrsunfall. Aber jetzt wird alles gut. Überhaupt nichts ist gut. Lassen Sie mich gefälligst hier. Hören Sie das? Was? Diese Geräusche. Dieses Zirpen und Dudeln. Ach so, das sind die Apparate, an die Sie angeschlossen waren. Das sind nicht die Apparate. Das ist... So, jetzt geht's los. Lassen Sie mein Bett stehen. Halt! Was ist denn los? Der Patient soll zur MRT. Halt! Ist doch kein Grund, hier alles zusammenzuschreien. Er ist ein bisschen verwirrt. Wir schaffen das schon. Na denn? Fahren Sie mich sofort zurück! Ihnen passiert nichts. Sie werden nur zur MRT gebracht. Nur zur MRT? Sie haben ja keine Ahnung, was mir da passiert. Das darf nicht geschehen. Nicht zur MRT! Ruhig liegen bleiben, Herr Link. Nein, ich will nicht. Lassen Sie mich! Vorsicht, er will aus dem Bett. Aber was haben Sie denn? Eine MRT ist doch völlig ungefährlich. Schnell, eine Spritze. Die Beseitigung von Eugen Egner. Mit Bernhard Schütz als Link, Nele Rosetz als Bestie, Uwe Preuß als Hans, Udo Schenk als Polizist und Susanne Jansen als Kommandantin. In weiteren Rollen Kathleen Gavlich, Uta Halland, Tina Hasenei, Simone Karpst, Stefan Kaminski, Jacqueline McCauley, Annika Mauer, Otto Mellies, Wanda Colombina, Gerd Warmeling, Rüdiger Wandel, Nina Weniger und Santiago Ziesmer. Musik CC und Mensch Euler. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.